Nein, das ist keine politische Entscheidung, beteuerte Margrethe Vestager. Sie ist in der EU-Kommission für Wettbewerbsfragen zuständig. No, I will not. Nein, diesen Vorwurf werde sie nicht akzeptieren, sagte die Dänin mit Nachdruck. Vestager reagierte damit auf die Kritik von Apple-Chef Tim Cook. Der hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, die Forderung der EU-Kommission, dass Apple Steuern in Milliardenhöhe an Irland zurückzahlen soll, sei political crap, politischer Mist. Ganz im Gegenteil, meint EU-Wettbewerbskommissarin Vestager. Die Entscheidung stütze sich auf die Fakten des Falls. This is a decision based on the facts of the case. Die EU-Kommission hält die Besteuerung von Apple in Irland für deutlich zu niedrig. Der Konzern lässt seit Jahrzehnten einen großen Teil seines internationalen Geschäfts über Irland laufen, da die Gewinne des Unternehmens dort nur minimal besteuert werden. Laut EU-Kommission zahlte Apple 2014 kaum noch messbare 0,005% Körperschaftssteuer auf Gewinne. Vorgestern hatte die EU-Kommission diese Besteuerung für illegal erklärt und die irische Regierung aufgefordert, bis zu 13 Milliarden Euro von Apple zurückzufordern. Die Regierung in Dublin und der Konzern kritisieren die Entscheidung, weil die irischen Gesetze eine solche Mini-Besteuerung erlauben, Irland daran interessiert ist, damit Großkonzerne im Land zu halten und Apple nicht mehr Steuern zahlen will als bisher. Die EU-Kommission arbeitet daran, dass die Besteuerung von internationalen Großkonzernen europaweit angeglichen wird. Für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager liegt der Ball nun bei Apple und in Irland. Right now the ball is basically in the hands of Apple and Ireland.